Dritter Brief. An Mrs. Saville, England, 7. Juli. Meine liebe Schwester, in Eile schreibe ich dir einige Zeilen, um dir mitzuteilen, dass ich sicher bin und schon eine ganze Weile unterwegs. Dieser Brief wird England auf einem Handelsschiff erreichen, das sich auf dem Heimwege von Archangelsk befindet und glücklicher dran ist als ich, der ich vielleicht die Heimat viele Jahre lang nicht mehr wiedersehe. Aber ich bin doch guten Muts. Meine Leute sind kühn und von festem Entschluss. Die ständig an uns vorübertreibenden Eisschollen, die mich an die Gefahren der Regionen mahnen, welchen wir uns nähern, scheinen sie nicht abzuschrecken. Wir haben schon einen sehr hohen Breitengrad erreicht. Es ist Hochsommer, und obwohl es nicht so warm ist wie in England, atmen doch die südlichen Winde, die uns geschwind den Küsten entgegentreiben, welche ich so glühend zu erreichen wünsche, etwas erquickende Wärme, die ich nicht erwartet hätte. Irgendwelche Zwischenfälle, die es sich brieflich zu erwähnen lohnt, haben sich bis jetzt nicht zugetragen. Ein oder zwei starke Stürme und das Brechen eines Mastes sind Ereignisse, welche erfahrenen Seeleuten kaum in der Erinnerung bleiben. Ich werde sogar zufrieden sein, wenn uns nichts Schlimmeres während unserer Reise zustößt. Lebe wohl, meine liebe Margaret. Lass dir versichern, dass ich mich um meinet und um deinetwillen nicht unüberlegt in Gefahr begeben werde. Ich werde kaltblütig, unermüdlich und vorsichtig sein. Grüße alle meine Freunde in England. Herzlichst, dein Robert Walton.